Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala heute das Buch beenden, bi'idhnillahi samir alim. Und es waren einige Unterrichte, die wir in diesen letzten Wochen und Monaten studiert haben, gemeinsam studiert haben. Und inshallah hoffe ich, dass viele, sehr viele nützliche Dinge mitgenommen haben. Denn wir reden hier über das Gewaltigste, und zwar die Aqida von einem Muslim, die Glaubensinhalte. Denn darauf kommt es an. Und dadurch unterscheidet sich der Muslim von jemandem, der nicht einen klaren Weg im Leben beschreitet, um das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal zu ersuchen. Denn Allah Azza wa Jal, er hat uns seine Bücher in dieser Welt gelassen, damit wir sie als Rechtleitung nehmen und ihnen folgen, ebenso die Propheten, die mit diesen Büchern gesandt wurden, liebe Geschwister. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder folgst du der Rechtleitung. Allah Azza wa Jal hat bestimmt, dass die Rechtleitung in seinen Büchern enthalten ist, und die Propheten, die er zu den Menschen entsandt hat, darin ist wahrlich Rechtleitung. Oder du folgst einem anderen Weg. Das ist deine Entscheidung. Wenn du der Rechtleitung folgst, so wirst du in das Paradies hereinkommen. Folgst du aber einen anderen Weg als den Weg der Rechtleitung, den Allah für dich bestimmt hat, so hast du einen Irrweg beschritten und du wirst keine andere Heimstätte bekommen als das Höllenfeuer. Möge Allah Azza wa Jal uns nur in das Paradiesgarten eingehen lassen, und möge Allah Azza wa Jal die Menschen zu dem wahren Weg, zu der wahren Rechtleitung, dem Islam, leiten, auf dass sie zu den Gewinnern am Tage der Auferstehung gehören. Wir haben 35 Unterrichte gemacht bislang, liebe Geschwister, und sie sind alle im Netz, sie sind alle auf unserer Seite www.assirat.de. Ich empfehle es euch wärmstens, dass ihr euch diese Unterrichte anschaut. Das war viel Arbeit, aber alhamdulillahi rabbil alamin, nützliche Arbeit, die bei Allah Azza wa Jal verloren geht oder nicht verloren geht. Wallahi, nicht verloren geht. Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرًا مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Wahrlich diejenigen, die glauben, das ist die Voraussetzung. Denn wenn du auch gute Taten machst, aber nicht glaubst, so werden deine Taten nicht angenommen. Wahrlich diejenigen, die glauben und gute Werke tun, so werden wir ihre guten Werke nicht verloren gehen lassen. Wer hat dir dieses Versprechen gegeben? Niemand anderes außer Allah Azza wa Jal. Also kannst du darauf bauen. Und mir persönlich, ich schaffe die Mittel. Wer lernen möchte, möchte lernen. Aber leider will ich auch zwei Sätze dazu sagen, und das höre ich immer wieder von anderen Brüdern, das gelangt zu mir, dass viele Brüder sehr, sehr diskussionsfreudig sind. MashaAllah, tabarak ar-Rahman. Und ich sage, und das kennt ihr von mir, und das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage, ein Muslim muss Allah Azza wa Jal fürchten. Und er darf nicht über Allah reden, wenn er kein Wissen hat. Wo ist der Beweis, Abu al-Bara, was du uns sagst? Die Beweise, sie sind zahlreich im Koran und in der Sunna vorhanden. Allah Azza wa Jal sagt, und das ist eine der gefährlichsten Ayat, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Wer ist ungerechter als jemand, der über Allah Azza wa Jal lügt? Willst du zu den Lügnern gehören? Sagt man, ich hatte nicht vor zu lügen. Wenn du über Allah etwas sagst ohne Wissen, tut mir leid, du hast bereits gelogen. Und so gehörst du zu dieser Eier. Und leider kamen die verschiedenen Seiten zu mir und sie haben mir gesagt, dass viele Brüder immer diskussionsfreudig sind, mashallah. Und es sind nicht mal kleine Themen, über die sie reden, sondern gigantische Themen, wegen denen die Gelehrten sich zusammensitzen mit mehreren anderen Gelehrten, um zu beraten, was sie überhaupt in dieser Angelegenheit tun. Dann kommt einer einfach mal daher, wallahi al-azim, und man weiß über ihn, er hat null Wissen. Und das ist eine Kritik von mir, und jeder soll sie auffassen, wie er will. Und jeder kennt mich mittlerweile. Ich bin nicht ein Typ, der den Leuten Honig um das Maul schmiert, weil es geht hier zum Schluss um deine und meine Abrechnung am Tage der Auferstehung. Ja, und das stimmt. Es gibt Brüder und es gibt Schwestern, die diskutieren Themen und diese Themen sind nichts für sie. Und die sollen Allah Azza wa Jal fürchten, denn sie sollen wissen, sie werden vor Allah stehen. Was wirst du tun an einem Tag, wo Allah Azza wa Jal so zornig ist an diesem Tag, wie er es nie zuvor gewesen ist und wie er es nie danach sein wird? Was wirst du ihn an so einem Tag antworten, wenn er dir sagt, oh mein Diener, hast du mich nicht respektiert, dass du einfach über mich etwas gesagt hast, was nicht stimmt? Was willst du sagen an diesem Tag? Ja Allah, ich hatte mal einfach Lust zum Diskutieren. Ja Achi, von mir aus rede über ein Nudelgericht. Oder rede von mir aus über einen Fußballer. Oder rede von mir aus über ein Gebäude. Oder über einen Baum. Aber rede nicht über Allah, wenn du kein Wissen hast. Und dann kommen Leute und reden und diskutieren über Themen. Das sind Themen der Umma, der muslimischen Gelehrten. Sie alleine, die das Wissen besitzen, sie haben das Recht, darüber zu reden. Was passiert, wenn jeder über eine Angelegenheit redet? Wer sagt mir das? Was passiert, wenn jeder seinen Senf dazu gibt? Na, es werden sich viele Meinungen bilden. Richtige Meinung, Antwort. Aber die Leute nehmen sie als Meinung. Subhanallah al-Azim. Und deswegen sagten damals die Großgelehrten, wie Imam al-Ghazali, rahimuhullah ta'ala, und später hat das auch Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, übernommen, diese Aussage. Sie sagten, wenn die Unwissenden geschwiegen hätten, dann würde es nicht so viele Meinungsverschiedenheiten in der Umma geben. Macht dir das keine Angst? Du redest einfach mal so über Khuruj al-Hakim, gegen einen Herrscher zu rebellieren. Du redest einfach mal so, ob jemand ein Kafir ist oder ein Muslim ist. Hast du keine anderen Themen? Wird Allah dich danach fragen, ob du diese Probleme gelöst hast? Ob das Themen für dich sind? Wallahi nein. Und wenn du sagst ja, dann bist du der größte Lügner. Bring den Beweis. Bring den Beweis, dass Allah Azza wa Jal dich fragen wird, ob du den oder den vom Islam ausgeschlossen hast. Oder ob du über den und den ein Urteil erstreckt hast. Allah Azza wa Jal wird dich nicht danach fragen, weil Allah kennt deine Position. Du bist kein Richter und du bist kein Gelehrter. Die Gelehrten werden danach gefragt, aber du nicht. Und daher beschäftige dich mit den Dingen, wonach du gefragt wirst. Und lass von den Dingen ab, wonach du nicht gefragt wirst. Das ist nicht meine Aussage. Und zu der Gerechtigkeit von einem Talab al-Ilm, von einem, der nach Wissen strebt, gehört es, dass er die Aussage nicht auf sich bezieht, sondern dass er sie zum Ursprung zurückbringt. Und diese Aussage ist von Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, Sheikh al-Islam, der Schüler von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhima. Sie haben Dinge gesagt, die für uns nützlich sind. Aber wenn wir sie nicht verstehen, schaut mal, wie wir sind. Wir diskutieren einfach mal. Zwei Leute, der hat keine Ahnung und der hat keine Ahnung. Oh Wallahi, man könnte ihnen zwei, drei leichte Fragen stellen, um sie vor allen bloßzustellen. Dann wüsste man sofort, ob diese Leute Wissen hätten oder nicht. Sag, ja oder nein? Ja. Aber komischerweise, wenn die hier im Unterricht sitzen, dann tun sie so, als wären sie liebe, liebe Vögel. Kaum sind sie zwei Schritte draußen. Manche sogar, die halten es nicht aus bis nach draußen, an der Tür. Allahu Akbar. Auf einmal haben sie frischen Wind in ihren Köpfen bekommen und wissen, von wo sie gar nicht wissen, wo es herkommt. Es kam einfach mit irgendeinem Windzug. Was gibt dir dann das Recht, darüber zu reden? Mir ist danach. Dir ist nach dem Höllenfeuer? Ist dir nach dem Höllenfeuer? Ja oder nein? Sagt man nein, dann lass das. Und lass das Gerede und rede nur über Dinge, die du gelernt hast. Was hat man für ein Gefühl, wenn man über Allah etwas sagt, wo man sich nicht sicher ist, ob das stimmt oder nicht? Was für ein Gefühl ist das? Mohammed. Nicht gut? Nicht gut ist gut. Na, was ist das für ein Gefühl? Bei einem Mu'min, was ist das? Ja, Achi, dein Herz zerreißt. Dein Herz zerreißt, wenn du ein Gläubiger bist. Und wenn du Allah Azza wa Jal fürchtest. Aber wenn du das nicht tust, dann redest du über alles. Wie heute Leute das tun in dieser Zeit. Tut mir leid, ich bin immer noch in der Kritik, aber das ist mein Wesen und ich kann nicht immer den Leuten sagen, ihr seid die besten Gläubigen und so weiter und so fort. Ich habe die Aufgabe, wie auch ihr die Aufgabe habt, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir vor Allah Azza wa Jal stehen werden. Und diese Diskussionen unter den Geschwistern, Klammer auf, unwissenden Geschwistern, haben dazu geführt, dass die Geschwisterlichkeit besser geworden ist oder schlechter? Schlecht. Wer sagt, es ist besser geworden, der soll sich melden. Wallahi al-Azim, es ist schlechter geworden. Und wir sehen das. Und ich bin sehr traurig, um ehrlich zu sein, dass wir so einen Zustand... Ich meine, viele Leute, die sitzen seit Jahren bei uns im Unterricht. Haben sie nicht einmal mitbekommen von den tausend Malen, wo ich gesagt habe, man darf nicht ohne Wissen über Allah sprechen. Ja, wenn ihr nur diesen Satz mitbekommen hättet, wäre ich froh. Aber ich höre immer was anderes. Subhanallah al-Azim. Einer redet über Takfir, der andere redet über Herrscher, einer redet über große Themen. Ja, wenn ich dich frage, okay, du willst Tayammum machen. Eine Frage, wenn du Tayammum machst, mit der Absicht für das Gebet, darfst du auch mit diesem Tayammum Koran lesen? Darfst du auch mit diesem Tayammum andere Ibadat machen? Also, woher soll ich das wissen? Richtig. Wenn du über Tayammum nicht Bescheid weißt, dann weißt du über Kafir oder Nicht-Kafir Bescheid? Sagst du, du musst einen Gelehrten fragen. Und wenn es um Kufr oder Nicht-Kufr geht, dann musst du keinen Gelehrten fragen. Da fragst du dich selber und redest mit dir selber. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten alle Allah Azza wa Jal fürchten, vor dem wir stehen werden am Tage der Auferstehung. Und der Beste von uns ist derjenige, der schweigt, wenn er kein Wissen hat. Aber wenn er nicht schweigt, so soll er wissen, er hat die Tür zur Hölle aufgemacht und hört, Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Eigentlich sollte unser Herz herausspringen bei so einer Aya. Allah Azza wa Jal sagt, Allah hat die Abscheulichkeiten allesamt verboten, seien sie innerlich oder seien sie äußerlich. Und er hat das Unrecht gegenüber sich selbst verboten, dass du keine Sünden machen darfst. Und Allah hat das Unrecht gegenüber anderen Personen verboten, noch schlimmer. Dass du Sünden zu deinen eigenen Lasten machst, ist schlimm. Aber dass du anderen Leuten Unrecht antust, ganz gleich wer sie sind, ob sie Muslime oder Nicht-Muslime sind, ist noch schlimmer. Und dass ihr neben Allah andere Götter zur Seite stellt, ist noch schlimmer. Und jetzt kommt die Spitze des Gipfels und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Hast du keine Angst. Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala und andere Gelehrte sagen, das Reden ohne Wissen ist schlimmer als der Schirk. Sagt man, Schirk ist die größte Sünde. Sah. Aber was ist die Ursache für Schirk? Hä? Die Unwissenheit. Warum bringen dich andere Leute dazu, Tote anzubeten? Ihre Unwissenheit. Warum bringen dich andere Leute dazu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vermittler zwischen dir und Allah zu nehmen? Unwissenheit. Diese Unwissenheit ist das Übel von allem, liebe Geschwister. Hast du das endlich kapiert? Und ich habe verschiedene Unterrichte darüber gemacht. Möge Allah azza wa jal uns allen vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gottesfurcht in unsere Herzen geben, dass wir nicht etwas sagen, was wir nicht wissen, liebe Geschwister. Und denke nicht, weil du eine Aussage von einem Gelehrten gehört hast, dass du jetzt das gesamte Wissen in dir trägst. Ja? Weil manche Leute kennen eine einzige Aussage von den Gelehrten und die denken, das war dann okay. Deswegen, ich habe vor einiger Zeit, ich habe mit ein paar Brüdern, die wirklich ernsthaft lernen wollten, wir haben verschiedene Bücher durchgenommen, das war außerhalb der normalen Unterrichte, und da haben sie kennengelernt, wie viele Ansichten es überhaupt vom Gelehrten gibt, was die Madahib dazu sagen und dies und das. Die Köpfe haben ganz schön geraucht, sag. Die Köpfe rauchen, weil das Wissen ist gigantisch und großartig. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir nach Wissen streben wollen, Allah lädt uns ein dazu. Aber wenn wir etwas sagen wollen, was wir nicht berechtigt sind zu sagen, Allah lädt uns dazu nicht ein. Möge Allah uns seine Einladung im Guten annehmen. Tayyib, verzeiht mir, lieber liebe Geschwister, und ich liebe euch alle für Allah, Azza wa Jal, und ihr wisst das auch, dass ich euch für Allah, Azza wa Jal, liebe. Und weil ich euch für Allah, Azza wa Jal, liebe, habe ich diese Worte gesagt. Verzeiht mir bitte, und möge Allah, Azza wa Jal, uns nichts im Herzen einander gegenüber haben lassen. Nicht, dass ihr heute Abend Dua gegen mich macht. Wie euch. Wir werden heute, insha'Allah ta'ala, liebe Geschwister, über zwei sehr wichtige Themen reden. Und wie gesagt, wir werden heute dieses großartige Büchlein abschließen. Einmal reden wir über die Awliya. Und das ist eine der schönsten Themen im Islam, liebe Geschwister. Die Awliya, wir werden sie beschreiben, wer sie sind. Und gewisse Arten von Wunder, die Allah Azza wa Jal ihnen gegeben hat. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, wer ist die errettete Gruppe im Islam? Möge Allah Azza wa Jal uns Geduld geben. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir etwas Geduld zeigt. Das ist wie gesagt der letzte Unterricht. Bi'idhnillah as-sami' al-alim. Und dann haben wir dieses wunderschöne Büchlein auch abgeschlossen. Der großartige Gelehrte, wie heißt er? Der Autor vom Buch. Na, Benjamin? Nicht Ibn Hafiz. Al-Hafiz. Ibn Ahmed Al-Hakami. Rahmatullah. Alayh. Er ist bereits gestorben, wir haben das gesagt. Er ist ganze 35 Jahre alt geworden und er war bereits in diesem Alter ein Großgelehrter. Eine Gnade von Allah. Eine Gnade. Schaut, wie alt wir sind und wir finden kaum nach Hause. Sag. Manchmal steigen wir in die falsche U-Bahn oder in den falschen Bus. Aber Allah gibt seine Gnaden, wem er will. Und das ist nicht das einzige Büchlein, was dieser großartige Autor geschrieben hat, sondern er hat viele andere Bücher neben diesem Buch, liebe Geschwister. Tayyib. Wer sind die Awliya und haben sie Wunder? Der Gelehrte fragt hier in der 221. Frage, Ma hukmu karamat al-Awliya? Was ist das Urteil über... Wir sagen lieber zu Karamat, sagen wir Ehrung statt Wunder. Was ist das Urteil über die Ehrung von den Awliya, liebe Geschwister? Erstmal sollten wir wissen, Allah Azza wa Jal hat tatsächlich einigen rechtschaffenen Menschen Karamat gegeben. Das bedeutet Ehrung. Niemand hat diese Ehrung bekommen, außer sie. Allah Azza wa Jal hat ihnen dieses nur aus einem Grund gegeben. Wer sagt mir den Grund? Jetzt zeigt sich, ob ihr mitdenkt oder nicht. Warum hat Allah diesen Leuten Ehrung gegeben? Es könnte sein, dass einer hochmütig wird, dass er sagt, ich bin besser als die anderen. Eine Person könnte anfangen, damit zu prahlen, anzugeben, dass er Ehrung bekommen hat, die andere nicht bekommen haben. Aber bitte, ich will, dass ihr mit mir mitdenkt, inshallah ta'ala, warum hat Allah Azza wa Jal diesen Leuten Ehrungen erwiesen, die er keiner anderen Person erwiesen hat, außer ihnen? Ahmed, tfadda. Wegen ihrer Rechtschaffenheit? Das hat damit zu tun, der Bruder sagt, wegen ihrer Rechtschaffenheit, das hat natürlich damit zu tun, das ist ja die Basis dafür, warum sie die Ehrung bekommen haben. Sondern? Damit andere Menschen daraus Nutzen ziehen können. Nein. Damit sie im Glauben festhalten. Sehr gut. Damit Allah Azza wa Jal sie im Glauben festigt. Diese großartigen, rechtschaffenen, gläubigen Menschen, liebe Geschwister, sie bekommen von Allah Azza wa Jal diese Karamat, damit Allah Azza wa Jal sie aufgrund dieser Ehrung festigt. Stirbt jeder mit dem Islam? Antwort? Nein. Aber diese Leute werden so derart gefestigt in ihrem Glauben, durch die Unterstützung Allahs, dass sie mit keiner anderen Religion sterben, außer mit der Religion des Islam. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ Muslimun, sterbt nicht anders. Allah erinnert uns. Sterbt, ihr Muslime, sterbt nicht anders, denn als Muslime. Weil wenn ihr als etwas anderes stirbt, außer als Muslime, dann werdet ihr für ewig in das Feuer gehen. Möge Allah Azza wa Jal alle Menschen zum Islam leiten. Liebe Geschwister, hört, welche Stellung diese großartigen Awliya haben. Allah Azza wa Jal sagt in einem Hadith Qudsi, in einer heiligen Überlieferung an Abi Hurairah radiyallahu anhu wa arda, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah ta'ala qal, wahrlich Allah, der Erhabene, sagte, Man aada li waliyan, faqad adantuhu bilhar. Derjenige, der einen Wali von mir anfeindet, ihn bekämpft, ihm Schaden zufügt, den habe ich den Krieg erklärt. Wer sagt das? Allah Azza wa Jal. Mit anderen Worten, wer sich mit diesen gläubigen, rechtschaffenen Dienern anlegt, der kriegt es mit Allah Azza wa Jal zu tun. Bereit auf einen Kampf gegen Allah? Bist du bereit dazu? Passe auf, wen du anfeindest. Passe auf, wen du Schlechtes antust. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal nochmal sagt in dieser heiligen Überlieferung, derjenige, der einen Wali von mir, wir werden gleich nennen, welche Eigenschaften ein Wali hat. Ihr werdet sagen, ist das alles? Wallahi, das ist alles. Wer einen Wali von mir anfeindet, ihm Schaden zufügt, ihn bekämpft, Allah Azza wa Jal bestätigt, den habe ich den Krieg erklärt. Und passt auf. Was bedeutet, den habe ich den Krieg erklärt? Allah Azza wa Jal wird ihn hier bekämpfen mit seiner Familie, mit seinem Vermögen, mit den Dingen in der Dunya, die er lebt. Allah Azza wa Jal wird sie zum Feind ihm gegenüber machen. Und wenn Allah ihn in dieser Dunya nicht endgültig zerstört, dann hat Allah ihn nur aufgeschoben, damit er ihn wo richtig bestrafen kann? Im Yawmul Qiyamah, im Jenseits. Verstanden? Nicht, dass man denkt, ich bekämpfe die Gläubigen, wie es viele Verbrecher in dieser Welt tun. Und das ist nicht das erste Mal in dieser Menschheitsgeschichte, sondern seit es Propheten gibt, wurden sie immer bekämpft. Sogar von Bani Israel wird berichtet, liebe Geschwister, die haben einmal an einem Tag 60 oder 70 Propheten getötet. 60 oder 70 Propheten getötet. Diese Propheten wurden zu ihnen entsandt als Barmherzigkeit. Damit sie sie herausbringen von der Finsternis zum Licht. Was haben diese Leute gemacht? Sie haben sie eiskalt ermordet. Warum? Weil sie nicht das gesagt haben, sprich die Propheten, was diese Leute gerne hören wollten. Wie auch wir, wenn wir sagen, das ist der Weg zum Paradies. Wir können den Weg doch nicht ändern. Der steht doch im Koran, richtig? Der steht in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi. Gibt es Leute, die dich daraufhin sofort bekämpfen? Die beschimpfen dich, du bist ein Islamist, du bist ein Terrorist, du bist ein Salafist. Und die Begriffsreihe ist lang geworden, seit 10 Jahren. Und sie wird immer länger. Möge Allah uns bewahren. Dabei tun diese Leute nichts anderes, die Leute zum richtigen Weg zu rufen, damit diese Leute wo reinkommen? In das Paradies. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ihr in das Paradies kommt. Und ihr bekommt kein Geld dafür, dass ich in das Paradies hereinkomme. Aber wir wollen das Beste für uns Geschwistern. Und wir wollen das Beste für die Menschen. Deswegen rufen wir sie zu diesem Weg. Auch wenn wir Schaden erfahren, das ist uns wert. Warum? Weil wir diese Sache für wen machen? Für Allah Azza wa Jal. Liebe Geschwister, wenn du einen Gläubigen bekämpfst, dann wirst du es mit Allah Azza wa Jal zu tun haben. Bedeutet, wenn Allah auf deine Strafe hier in dieser Dunya aufschiebt, so heißt es nicht, dass er dich nicht am Tage der Auferstehung dafür bestraft. Imam al-Shafi'i, rahimuhullah ta'ala, sagt, إِذَا لَمْ يَكُنْ الْأَوْلِيَاءُهُمُ الْعُلَمَاءُ فَمَنْ يَكُونُونَ. Wenn nicht die Gelehrten, die Awliya von Allah sind, wer soll dann überhaupt ein Wali sein? Allahu Akbar. Wer sind die Awliya Allahs? Die Gelehrten. Wenn die Gelehrten das nicht sind, dann wie andere Leute. Diese Gelehrten haben ihr gesamtes Leben investiert, indem sie den Leuten was beigebracht haben, die Religion. Mit anderen Worten, sie haben die Aufgabe von wem gemacht? Von den Propheten. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Wahrlich, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Sie machen genau dieselbe Arbeit. Und weil sie die Arbeit machen, werden sie am härtesten bekämpft. Und ich möchte hier nur eine Klammer aufmachen und gleich auch wieder zumachen, gar nicht so lange darüber reden. Wie viele schmutzige Zungen beschimpfen heute unsere Gelehrten? Ich rede über die Muslime. Wie viele? Viele oder nicht? Wie viele reden schlecht über unsere Gelehrte? Wie viele sagen über unsere Gelehrte, dass sie Kuffar sind? Viele oder nicht viele? Wallahi, wenn du reingehst in dieses verdorbene Internet, und ich nenne es verdorben, weil die Leute durch das Internet mehr Schlechtes sich angeeignet haben als Gutes. Ich sage nicht, dass manche Leute, die diszipliniert sind, die wirklich nur das Notwendige machen und sich die vernünftigen Unterrichte der Gelehrten anhören, um zu lernen, dass sie davon profitieren. Zweifelsohne profitieren sie davon und Allah beschützt sie, bewahrt sie vor allem Übel, weil diese Leute aufrichtig sind. Aber die anderen, die meisten, mal gucken, was der sagt, mal gucken, was der sagt, ohne jegliche Grundlage. Was fängt der anderen zu tun? Er fängt an, die Gelehrten zu beschimpfen. Ach, dieser Sheikh Salih al-Fawzan, der ist sowieso ein Käfer. Dieser Sheikh so und so ist sowieso ein Käfer. Was sagt Imam Shafi? Wenn diese Leute nicht die Awliya sind, wer dann? Bedeutet, wenn du diese Gelehrten anfeindest, was muss automatisch passieren? Der? Hä? Bitte? Der Krieg Allahs gegen diese Person. Aber die sind so eine Johal, dass sie gar nicht wissen, was sie tun. So unwissend. Sie reden schlecht über die Gelehrten, sie lästern über die Gelehrten sogar. Wissen wir von Leuten, dass sie sich zusammensitzen an einem Nachmittag, wo sie den Koran studieren sollten, wo sie die Sunna studieren sollten. Sie gucken sich Unterrichte von einem Gelehrten an, in der Hoffnung, dass er etwas Falsches gesagt hat oder etwas gesagt hat, was zweideutig ist oder nicht. Nur um ein Video über ihn zu machen und zu sagen, der ist ein schlechter Mensch, und das schicken sie durch die ganze Welt. Diese Leute, gesunde Herzen oder kranke Herzen? Kranke Herzen. Und unter ihnen, und ich zähle sie auf, sind die Takfiris. Die unerzogensten Leute. Wallahi al-Azim, die sind unerzogen. Die haben keinen Adab. Und wir sagen ihnen, schämt euch. Wallahi, schämt euch, dass ihr euch Muslime nennt. Ihr habt den schlimmsten Adab. Wallahi, euer Verhalten beweist, was ihr von der Religion wisst. Und weil euer Verhalten so übel ist, kann das Wissen niemals in eure Herzen eingedrungen sein. So. Ja oder nein? Das ist die Sache. Und unter ihnen, die Ahlu Tabdi'. Die sitzen da und sie warten darauf, dass ein Gelehrter etwas sagt, was sozusagen falsch verstanden werden könnte, damit sie ihre Rangliste machen. Top 10 der Gelehrten, Top 20. Und dann machen sie Finger hoch, Finger runter. Wo sind sie? Subhanallah al-Azim. Und fangen an, über die Gelehrten schlecht zu reden. Das wird alles auf sie zurückkommen, denn die Gelehrten sind die Awliya Allahs. Und wer sie bekämpft, kriegt es mit Allah Azza wa Jal zu tun. Merkt euch die Aussage von Imam Ash-Shafi'i rahimullah ta'ala. Wer sind jetzt die Awliya? Wir reden die gesamte Zeit über die Awliya, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt uns im Koran, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ. Wahrlich, die Awliya Allahs, über sie soll keine Furcht kommen und sie sollen nicht traurig sein. Was bedeutet das? Sie brauchen sich nicht zu fürchten vor den Ereignissen am Tage der Auferstehung. Gewaltige Ereignisse. Ereignisse, die ein kleines Kind, was für Haare bringen? Ne? Graue Haare. Allah Azza wa Jal sagt, sie brauchen diesen Tag nicht zu fürchten. Und noch mehr, und sie brauchen nicht traurig zu sein, alles, was sie in dieser Dunya hinterlassen haben, an rechtschaffenen Familien und so weiter und so fort, Allah wird sich darum kümmern. Allahu Akbar. Wer sind sie, liebe Geschwister? Allah Azza wa Jal beschreibt sie uns jetzt. Ganz einfach. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Diejenigen, die an Allah Azza wa Jal glauben und gottesfürchtig sind. Zwei Eigenschaften. Sie glauben an Allah und sie fürchten Allah. Sagt man, ist das alles? Ja, aber das ist ziemlich schwer. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Sie glauben an Allah und sie fürchten ihn. Natürlich, dass du an Allah Azza wa Jal richtig glaubst, wie er es von dir möchte. Nicht wie du nach deinen Gelüsten handelst, so zu sagen, manchmal habe ich einen Gott, manchmal habe ich keinen Gott. Manchmal bete ich die Sonne an, manchmal die Frau, manchmal mein Auto. Nein. Allah ist dein einziger Herr. Auf ihm vertraust du. Er regelt alle Angelegenheiten deines Lebens. Und wenn er eine Sache Bestimmt, so wird sie passieren, selbst wenn die gesamte Menschheit gegen dich ist. Allah. Azza wa Jal. Wenn du den richtigen Glauben an Allah hast und du setzt keinen anderen Partner neben Allah, andere Götter, dann hast du den richtigen Glauben verinnerlicht und du weißt, niemand hat die Stellung von Allah. Alles außer Allah sind Geschöpfe. Mafhum? Und du fürchtest Allah bedeutet, du entfernst dich von den Sünden und machst die guten Taten. Ja Allah, möge Allah Azza wa Jal uns unter diese Awliya Allah schreiben. Heute noch. Du entfernst dich von den Sünden, auch wenn dein Gelüst dich hintreibt zu den Sünden, du sagst, wie werde ich vor Allah stehen, wenn ich diese Sünde jetzt mache? Und subhanallah, ihr merkt das, dieser Shaitan, dieser Verfluchte, wie er diese List anwendet, er will dich in diesem Moment in etwas Großes hereinbringen. Richtig? Im nächsten Moment hättest du diese Sünde leicht überstanden. Aber genau in diesem Moment, wo er sieht, dass dein Herz schwach geworden ist, was macht er? Hier arbeitet er am stärksten, weil er dich in nichts anderes führen will als zur Sünde. Denn wenn du eine Sünde gemacht hast, dann stehen die anderen schon bereit. Und kennt ihr das? Man macht eine Sünde, dann folgt daraus gleich eine was? Eine Kettenreaktion. Sag. Weil man sich dann sagt, ja, jetzt habe ich sowieso die Sünde gemacht. Die anderen werden jetzt auch nicht viel dramatischer sein. Schaut mal, zu welchen Gedanken uns dieser Shaitan verführt. Liebe Geschwister, jede einzelne Sünde ist schlimm bei Allah Azza wa Jal. Und sie könnte ein Grund sein, warum eine Person in das Höllenfeuer geht. Aber wenn man aufrichtig bereut, so ist Allah Azza wa Jal allvergebend, barmherzig, liebe Geschwister. Tayyib, wer sagt mir, welche zwei Eigenschaften haben die Awliya? Bilal. Sie glauben an Allah und sie fürchten Allah. Sie glauben an Allah und sie fürchten Allah Azza wa Jal. Tayyib, wie gehen wir Muslime damit um, wenn jetzt einer zu uns kommt und er sagt uns, er ist ein Waliullah? Ha. Viele betrügen die Muslime, Millionen von Muslimen mit diesem Thema. Was sagen sie? Sie sind Waliullah. Liebe Geschwister, erstmal sollten wir eine Sache wissen. Einer, der tatsächlich ein Waliullah ist, weiß er es ja oder nein? Nein. Er weiß es nicht. Tayyib, machen wir weiter, obwohl wir nicht weitermachen müssen. Wenn er es wüsste, würde er damit prahlen? Antwort: Niemals. Hat Allah ihn zum Waliullah gemacht, weil er ein Angeber ist oder weil er ein bescheidener Mensch ist? Bescheiden. Schaut mal den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Manchmal kam so ein kleines Mädchen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam stand gerade. Und ihr wisst, er hatte die gesamte Aufgabe der Umma zu bewältigen. Leute kamen zu ihm mit wichtigen Dingen. Manchmal kam ein kleines Mädchen, die sah den Propheten sallallahu alaihi wa sallam einfach mal stehen. Dann hat sie ihn an die Hand genommen und ihn dorthin gebracht, wo sie wollte. Und er ist mitgegangen. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bescheiden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saß manchmal in Sitzungen, liebe Geschwister. Auf der einen Seite waren Kinder, und auf der anderen Seite waren Erwachsene. Wenn er etwas herumreichen wollte, dann hat er die Kinder um Erlaubnis gebeten, dass er mit den Älteren anfängt. Sallallahu alaihi wa sallam. Bescheiden. Er war bescheiden. Er schlief auf einer Holzmatte. Und wenn er geschlafen hat auf dieser Holzmatte, liebe Geschwister, dann waren die Spuren auf seinem Körper zu sehen. Subhanallah. Und er war sich nicht so stolz dafür. Und er war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil er der beste Mensch gewesen ist. Wallahi, von ihm ist niemals Arroganz ausgegangen. Möge Allah diese Überheblichkeit aus unseren Herzen nehmen. Er war der beste Mensch, liebe Geschwister. Ein Waliullah, er wird niemals sagen, dass er ein Waliullah ist. Wenn eine Person zu uns kommt und er sagt uns, er ist ein Waliullah, dann schauen wir auf seine Person, liebe Geschwister. Warum? Betet er regelmäßig das Gebet? Sieht man ihn bei seinen guten Taten? Kann man bestätigen, dass er Gutes tut und das Schlechte verlässt? Wenn ja, dann sind wir bei einer ganz anderen Frage. Al-Shafi'i rahimullah ta'ala sagt, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ أَوْ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ فَلَا تُصَدِّقُوا حَتَّى تَعْلَمُوا مُتَابَعَةَ li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Und deswegen ist er ein Großgelehrter, Imam al-Shafi'i rahimullah ta'ala. Er sagte, wenn ihr einen Mann seht, der über dem Meer läuft und der in der Luft fliegt, dann glaubt ihm das nicht, bis ihr kontrolliert, ob er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt oder nicht. Subhanallah al-Azim. Warum? Allah azza wa jalla sagt, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Sprich, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sollte zu den Menschen sprechen, wenn ihr Allah tatsächlich liebt. Und das war eine Ayah, wo Allah die Leute geprüft hat, die behauptet haben, wen zu lieben? Allah. Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wen sollen wir folgen? Den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben, liebe Geschwister. Deswegen sagte Imam al-Shafi'i, wenn du eine Person siehst, der über dem Wasser läuft, etwas Außergewöhnliches, ja oder nein? Ja. Und der in der Luft fliegt, Tayyib. Kann so etwas passieren, ja oder nein? Kann es einen Menschen geben, der über dem Wasser läuft und in der Luft fliegt? Und Allahs Erlaubnis nicht. Alles mit Allahs Erlaubnis. Aber kann es, kann so etwas passieren? Tayyib. Aber wir reden jetzt über eine üble Person. Kann sowas nicht passieren? Doch. Djinn können das vollbringen. Djinn können das vollbringen. Ein Djinn sagte zu Suleiman, alayhi salam, ich bringe dir den Thron, und der Thron war hunderte Kilometer entfernt. Ich bringe dir den Thron, sagte er zu Suleiman, dem Propheten, alayhi salam, das ist im Koran, ich denke in Surah An-Nahl, wenn du noch nicht einmal einen Augenblick verweilt hast, ist der Thron bei dir. Ehe du einen Augenblick verweilst, ist der Thron bei dir. Was war das? Wer war er, der das gesagt hat? Ein Djinn, Ifrit. Das war ein Djinn. Die haben die Kraft und sie haben, liebe Geschwister, außergewöhnliche Eigenschaften. Aber passt auf, sie waren nur für Suleiman erlaubt, dass er sich diese Djinn als Helfer bedienen durfte. Sie haben Suleiman gedient, das war einzig und alleine nur für Suleiman. Aber für uns, wenn wir jetzt die Djinn um Hilfe bitten, sind wir raus aus dem Islam. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. Und einige Menschen, sie suchten Zuflucht bei einigen der Djinn, und so hat das nur ihre Drangsal gemerkt. Die sind Kuffar, liebe Geschwister. Wir dürfen das nicht tun. Diese Sache war nur speziell für Suleiman alayhi as-salam. Und er hat sogar auch die Sprache von wem verstanden? Von den Tieren. Deswegen manchmal, wenn er die Tiere reden gehört hat, hat er gelacht, Suleiman alayhi as-salam, weil er verstanden hat, was sie gesagt haben. Na, subhanallah al-Azim. Das war nur für ihn, liebe Geschwister. Bedeutet, du siehst eine Person, der hat außergewöhnliche Eigenschaften. Er kann über dem Meer laufen und er kann in der Luft fliegen. Schaut mal, auf welche Beispiele die Gelehrten genommen haben. Er ist ein Waliyu Shaytan, wenn er mit dieser Religion nichts zu tun hat. Was ist er? Ein Waliyu Shaytan und nicht ein Waliullah, sondern er ist ein Anhänger von Ash-Shaytan, vom Satan, und nicht von Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister. Wenn auch einer sagt, er ist Waliullah, dann sagen wir ihm, gib deinen Beweis, wenn du wahrhaftig bist. Denn es ist in einer bestimmten Gruppierung, in einer Sekte, die sich dem Islam zuschreiben, sehr, sehr gängig, dass sie mit diesen Wörtern spielen, Waliullah. Und zwar sind wir jetzt gelandet bei wem? Bei den Sufis, die Breakdancer der Nation. Ihr kennt die? Ich war einmal in der Moschee mit ein paar Brüdern. Ich meine, ich weiß, dass sie das machen, aber live gesehen habe ich es nie. Außer so jetzt in YouTube. Und wir waren da. Subhanallah, wallahi, du kriegst Angst. Du sagst, das macht keinen. Die fangen erstmal so soft an, ja? Also erstmal so 10 Dezibel. Hulla, hup, hulla, hup. Dann sehen sie, einer macht richtig mit. Jetzt kommen die 20 Dezibel. Hulla, hup, hulla, hup. Jetzt kommen die 50. Hulla, hup, hup, hup, hup. Und du guckst sie so an. Und du sagst, Subhanallah al-Azim, habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst? Und die fallen in Ekstase. Manche nehmen Droge. Manche wackeln so mit den Köpfen, dass sie alles vergessen danach. Und du siehst diese Leute, die haben keine Vernunft von Allah Azza wa Jalla bekommen. Leider. Diese Leute sind die Ersten mit diesem Thema. Unser Chef ist ein Waliullah. Weißt du warum? Der hat geträumt. Passt auf. Ein Traum. Träumt ihr? Ja, ihr träumt. Aber ihre Träume sind anders. Die sagen, mein Sheikh hat im Traum Allah gesehen. Allah selbst hat ihm gesagt, er braucht nicht mehr zu beten, weil er so ein guter Diener geworden ist. Wir sagen ihm, du bist der größte Lügner der Welt. Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah azza wa jal sagt zu ihm, wa'bud rabbak hatta ya'tika al-yaqin. Und diene deinem Herrn, bis zu dir die Gewissheit bedeutet, der Tod kommt. Yani, willst du uns sagen, du bist besser als der? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sollte Allah dienen bis zum Tod. Aber er nein. Er hat mit 34 schon Rente. Schau mal, subhanallah, der sagt dir, ich habe im Traum Allah gesehen und er hat mir gesagt, du brauchst nicht mehr. Du hast so eine Stufe des Glaubens erreicht. Du brauchst weder zu beten noch zu fasten. Also, denk daran, eine Karama, eine Ehrung, liebe Geschwister, sie ist damit verbunden, dass diese Ehrung nicht die Religion verändern darf. Aufpassen. Okay? Diese Ehrung, die diese gewisse Person hat, sie darf nicht was verändern, die Religion. Und diese Religion sagt uns, wir müssen Allah dienen bis zum Tod. Dann. Stümper, Lügner. Ein anderer, der heißt Abdus Salam, der ist aus Marokko. Der ist von dieser, ebenfalls, das sind, die Sufis haben 1000 Gruppierungen. Die heißen Al-Adl wal-Ihsan. Adl und Ihsan bedeutet Gerechtigkeit und Ihsan ist die höchste Glaubensstufe, mashallah. Jetzt wisst ihr auch warum. Ich sag euch, warum er zu Ihsan, zu den Muhsinin gehört. Er hat geträumt, dass seine Füße in einem Teich waren und alle Propheten, die Allah auf diese Welt geschickt hat, haben ihm die Füße gewaschen. Ja, mashallah. Das heißt, er ist besser als alle Propheten zusammen. Wir sagen ihm, du bist nicht mal so gut wie deine Stinkefüße, über die du geredet hast. Allah ilahi. A'udhu billah. Würdet ihr euch trauen, so etwas zu sagen? Würdet einer hier? Alle Propheten haben sich versammelt, um ihm die Füße zu waschen. Derjenige, der ein Recht darauf hätte, so etwas zu sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat so etwas nicht gesagt. Subhanallah. Und das Schlimme ist, ihr werdet lachen, diese Leute haben Millionen von Anhängern. Und die geben ihnen richtig Geld. Und alles drum und dran. Der ist sowas wie ein kleiner Gott für sie, wal'iyadhu billah. Deswegen, liebe Geschwister, wir sagen, nochmal, damit man dies genau versteht, sowieso einer, der ein Waliullah ist, er weiß das nicht. Nummer zwei, wenn er es wissen würde, würde er damit nicht angeben. Nummer drei, wenn einer aber jetzt darauf beharrt, er sagt, ich bin Waliullah, mein Chef ist Waliullah und so, dann sagen wir, gib dein Beweis her. Wenn er uns anfängt mit solchen Träumen, dann rufst du sofort wen an? 112. Und du musst bereit sein, das zu bezahlen, das Geld. Weil es ist nur zu seinem Besten. Weil du schonst ihn. Du hilfst ihm. Und du schützt die Menschheit vor so einem verrückten, kranken Hannibal Lecter. Deswegen, wir haben die Aufgabe, die Menschen zu schützen vor solchen Leuten. Dass man auch warnt vor ihnen, liebe Geschwister. Der fliegende Sheikh. Auch bei den Ahbash, ja. Harari Airline. Harari ist ihr Sheikh. Du kannst mitfliegen. Also ist günstiger als TUI und ist günstiger als Lufthansa und so. Na, Harari Airline. Na, aber wenn du weißt, dieser Mann hat keinen Beweis, dann wozu sollst du mit ihm reden? Und wenn wir sagen, jemand ist Waliullah, dann sagen wir das nur, oder wir dürfen das nur mit einem Beweis sagen, liebe Geschwister. Lasst uns mal Beispiele hören von Leuten, die wirklich Awliya Allah gewesen sind. Nafi' berichtet von Ibn Umar, radiyallahu anhu wa arda, dass er sagte, diese Überlieferung ist bei Al-Bayhaqi und in Silsila al-Sahiha von Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, Umar radiallahu anhu war da, und das war in der Zeit, als der Prophet sallallahu alaihi nicht mehr da war. Umar stand auf der Mimba, auf dem Podest vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hielt gerade eine Khutbah. Wo war die Moschee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? In Al-Madina. Während er die Khutbah hielt, hat er auf einmal innegehalten und gesagt, Ya Sariya, Ya Sariya, Al-Jabal. O Sariya, O Sariya, der Berg. Schaut mal, was passiert ist. Er war in Al-Madina. Und es waren Leute in, man sagt in Scham, bedeutet im heutigen Syrien oder Irak. Möge Allah Syrien und Irak vor den Feinden Allahs und den Feinden der Gläubigen befreien. Sie waren da gewesen, eine Armee, die Omar dorthin entsandt hat. Und diese Armee, zwischen ihm und dem Gegner gab es einen Berg. Dieser Berg war das Entscheidende, liebe Geschwister. Omar schrie, Ya Sariya, Ya Sariya, O Sariya, Sariya war der Amir von dieser Gruppe, die dorthin geschickt wurde. Er sagte, der Berg, und was Omar radiallahu an in Al-Madina gesagt hat, ist in Syrien oder im Irak angekommen. Also schauten sie um sich, und dann, als sie dem Berg sich zugewandt haben, haben sie gesehen, wie Allah diese Armee vernichtet hat. Und dann kam Sariya zu Umar ibn al-Khattab und hat ihm gesagt, wir waren dort bei der Expedition, wir waren dort in der Schlacht, und auf einmal hörten wir die Worte, Ya Sariya, Ya Sariya, der Berg, dann schenken wir dem Berg Aufmerksamkeit, und so hat Allah Azza wa Jalla uns den Krieg gewinnen lassen. Subhanallah. Schaut mal, bis wohin seine Stimme gereicht ist, liebe Geschwister. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu wa arda, und diese Überlieferung ist bei Al-Hakim in Al-Mustadrak und Imam Al-Dhahabi rahimullah ta'ala, unter anderem hat sie als authentisch erklärt, liebe Geschwister, es heißt in dieser Überlieferung, Mata Ibn Abbas, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Übersetzer des Koran. Einer der wissendsten unter den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist gestorben an diesem Tag in At-Ta'if. At-Ta'if ist eine Stadt in Saudi-Arabien, liebe Geschwister. Faja'a ta'irun lam yura 'ala khilqatihi. Dieser Vogel, der an diesem Tag, liebe Geschwister, zugegen war, er wurde nie vorher in At-Ta'if in dieser Gestalt gesehen. Es war ein außergewöhnlicher Vogel. Und das Loch wurde schon gegraben für Ibn Abbas radiallahu anhu wa arda. Also kam ein Vogel, dessen Schöpfung nie zuvor vorher beobachtet wurde. Fadakhala na'sha. So ging er, dieser Vogel, in das Grab herein, wo Ibn Abbas reingesetzt werden sollte. Thumma lam yura kharija. Es wurde dann auch nicht bestätigt, dass dieser Vogel herauskam aus dem Loch. Man hat ihn gesehen, wie er hereingekommen ist, aber er kam auch nicht mehr heraus aus diesem Loch. Falamma dufin, als Ibn Abbas in diesem Grab beerdigt wurde, tuliyat hadhihi al-aya, dann wurde eine Aya verlesen, ala shafir al-qabr, auf der Kante des Grabes, la yudra man talaha, man wusste nicht, wer diese Aya gelesen hat, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu Allah zurück mit seiner Zufriedenheit. Subhanallah al-Azim, schaut mal, welchen Abschluss Allah Azza wa Jal dieser Person gegeben hat. Tayyib, Frage, muss jeder Waliullah ein besonderes Wunder oder eine besondere Ehrung bekommen haben? Antwort, nein, das ist nicht erforderlich, weil die Gelehrten sagen, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala, A'zamul kirama lazumul istiqam. Die beste Ehrung, die Allah Azza wa Jal dir geben konnte, war, dass du befestigt gewesen bist die gesamte Zeit auf diesem Weg. Gibt es eine höhere Ehrung? Nein. Dass du die gesamte Zeit auf diesem Weg, den geraden Weg, den Weg Allahs befestigt warst, das ist das Beste, was dir passieren konnte. Ha? Und deswegen, wir warnen unsere Geschwister vor Leuten, die zu dir kommen und sagen, komm, hier ist ein Waliullah, der liegt in diesem und in jenem Grab, Bitte ihn, worum du ihn auch immer bitten willst. Mit anderen Worten, er lädt dich ein in das Höllenfeuer. Du sollst eine Götze anbeten. Eine Frage, ist diese Person etwas anderes als eine Götze? Antwort. Was ist der Unterschied zwischen ihm und einer Götze? Kann er etwas bewirken? Nein. Kann er dir nutzen? Nein. Die Götze genauso. Das heißt, derjenige, der ein Waliullah sozusagen anbetet, und wäre er auch wirklich ein Waliullah, der ist nichts anderes als ein Götzendiener, liebe Geschwister. Und diese Leute sind keine Muslime mehr. Sie haben den Islam verlassen. Dann kommen wir zu der letzten Frage in diesem Buch, liebe Geschwister. Und zwar, wer ist die Gruppierung oder wer ist die errettete Gruppe, über die Allah Azza wa Jal, über die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, لَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Die Überlieferung übersetzt heißt, von meiner Umma wird es immer eine Gruppe geben, die siegreich bleibt, bis ihnen die Entscheidung von Allah عز وجل gegeben wird. Wenn wir über diese Überlieferung reden, liebe Geschwister, hört auf die Worte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und alles, was er sagt, ist Offenbarung von Allah azza wa jalla. Es wird immer eine Gruppe in meiner Umma geben, die siegreich bleibt. Ihr schadet nicht, wenn andere sie bekämpfen und bekriegen, und sie bleiben standhaft, bis die Entscheidung Allahs kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und hört auf seine Wörter, es wird immer eine Gruppe in meiner Umma geben, die siegreich bleibt. Das heißt, es wird andere Gruppen geben, die nicht siegreich sind. Deswegen, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann freue dich auf die schöne Botschaft. Du wirst siegreich sein, ganz gleich, wer dich bekämpft. Diese Gruppe wird niemals vernichtet werden. Es werden immer Leute von dieser Gruppe übrig bleiben. Auch wenn sie zerstreut sind auf der ganzen Welt, diese Gruppe, die auf dem richtigen, wahren Weg sind, die werden immer bestehen bleiben, bis die Entscheidung Allahs Azza wa Jal kommt, liebe Geschwister. Warum ist das wichtig für uns zu wissen? Es gibt Leute in der heutigen Zeit, sie haben den Islam nicht studiert. Und demzufolge haben sie niemals im Koran gelesen, nicht den Koran studiert und auch nicht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen hörst du sie, er sagt dir, alle Muslime kommen in das Paradies. Sei er ein Schiite, sei er ein Schi'i, sei er ein Sufi, alle kommen in das Paradies. Allah Azza wa Jal sagt, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ. Dieses ist mein Weg, ein gerader Weg. Gibt es viele Wege, ja oder nein? Allah bestätigt das jetzt. Darum folgt ihm den geraden Weg und folgt nicht anderen Wegen, damit sie euch von diesem geraden Weg abbringen. Jeder ist richtig in dieser Antwort? Nein. Allah Azza wa Jal hat das im Koran bestätigt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind im Höllenfeuer, außer eine einzige Gruppe. Dann fragten die Sahaba, radiallahu anhum, wer ist diese errettete Gruppe, ja Rasulallah? Er sagte, diejenigen, die so glauben wie ich und meine Sahaba, die auf dem Weg sind von mir und von meinen Sahaba, von meinen Gefährten. Diese Überlieferung sagt uns, es gibt viele Gruppierungen im Islam. Und sie sind auch Muslime, aber sie werden aufgrund ihres falschen Glaubens woher reingehen? In das Höllenfeuer. Nicht für ewig, weil ein Muslim niemals ewig in das Höllenfeuer kommt. Irgendwann kommt er heraus. Aber der Beweis dafür, dass wenn du eine falsche Aqida hast, was passiert? Du kommst ins Höllenfeuer. Warum reden wir über dieses Thema? Warum wecken wir die Muslime immer darüber auf? Weil die Aqida das Wichtigste ist. Sie ist die Grundlage dafür, dass deine Taten überhaupt angenommen werden. Hört, was mit den anderen 72 Gruppen passiert. Sagen sie nicht La ilaha illallah? Sagen sie nicht Muhammad Rasulullah? Fasten sie nicht, beten sie nicht, doch, aber sie haben eine falsche Akida und deswegen, liebe Geschwister, sind sie irregehend. Wenn du die Religion so lebst, wie der Prophet Muhammad s.a.w. es getan hat. Deswegen musst du immer nach einem Beweis fragen, hat der Prophet s.a.w. das gemacht oder nicht? Und alles in unserer Religion ist verfügbar. Alhamdulillah, wir können einen ganzen Tagesablauf beschreiben vom Propheten Muhammad s.a.w. von dem Moment an, wo er aufgestanden ist, bis zu dem Moment, wo er schlafen gegangen ist. Wir können sogar beschreiben, wie er geschlafen hat. Hast du das in einer anderen Religion? Solche Überliefererketten? Antwort nein. Dieses hast du nur im Islam. Alhamdulillah, Allah hat diese Religion bewahrt. Warum? Weil er will, dass wir diesem Gesandten folgen. Wir können aber diesem Gesandten nur folgen, wenn wir was haben? Die Überlieferung über ihn. Ha? Und so hat Allah den Koran geschützt. Und natürlich, wenn Allah den Koran schützt, muss er was mitschützen? Die Sunna. Weil die Sunna ist die Erklärung des Koran. Und die Sunna ist das, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, getan und entschieden hat. Liebe Geschwister, du musst so glauben wie der Prophet s.a.w. und seine Sahaba. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat diese Leute erzogen. Nach der Religion, nach der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Und sie sind nicht Leute gewesen, die ihren Gelüsten gefolgt sind, sondern sie haben die Religion auf beste Art und Weise praktiziert. Deswegen sagte der Prophet Muhammad s.a.w. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die Besten sind in meiner Generation. Wer war das? Die Sahaba. Und dann die ihnen darauf folgen. Bedeutet die Schüler der Sahaba und wieder die Schüler der Sahaba. Sie waren die Besten, liebe Geschwister. Und sie sind unsere Salaf. Unsere Vorfahren. Das Wort Salaf bedeutet Vorfahren. Und weil sie tugendhafte Vorfahren waren. Hitler ist auch ein Vorfahren. Aber war er tugendhaft? Nein. Leute, Verbrecher, die viel Unheil gestiftet haben auf dieser Welt, sind doch auch Vorfahren. Aber waren sie Tugendhafte? Nein. Deswegen, wenn wir über Vorfahren sprechen, reden wir über die tugendhaften Vorfahren. Salaf as-Salih. Die tugendhaften Vorfahren. Und diese sind es, an denen wir uns ein Beispiel nehmen müssen, weil sie letztendlich unsere Religion repräsentieren. Wenn wir zu ihnen nicht zurückkehren können, haben wir auch keine Religion. Und schaut mal, was der Prophet Muhammad s.a.w. kurz vorm Tod zu Fatima radiallahu anha, zu seiner edlen Tochter, gesagt hat, in einer Überlieferung bei Imam Muslim, فَاتَّقِ اللَّهِ وَاصْبِرِي, so fürchte Allah und zeige Geduld, فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ, ich bin für dich ein vorzüglicher Vorfahre, Salaf. Was ist der Prophet s.a.w. ein? Was bedeutet ein Salafist? Wollen uns die Medien sagen, ein Salafist? Was sagte der Prophet s.a.w. zu Fatima? Ich bin für dich ein Salaf, heißt nur Vorfahren, mehr nicht. Und die Vorfahren von uns sind der Prophet s.a.w. und die Sahaba radiallahu anhu. Aber wisst ihr, was man heutzutage tun will in der Presse? Sie wollen dir diese Grundlage nehmen. Wisst ihr warum? Weil wenn sie dir diese Grundlage nehmen, dann haben sie dir die ganze Religion genommen. Subhanallah, sie sind damit einverstanden, wenn man sagt, Moses, der geehrte Gesandte, er war der Beste in seiner Umma und er hat Anhänger gehabt von Bani Israel, dann sagen sie dir, das waren die Besten. Jesus und seine Jünger waren auch die Besten in ihrer Generation. Aber du darfst nicht sagen, Muhammad s.a.w. und seine Gefährten waren die Besten, dann bist du was? Ein Salafist. Und deswegen schreiben sie das so in den Zeitungen und in den Medien. Und wir sagen ihnen, schreibt, was ihr schreiben wollt. Ihr seid die Lügner und wir sind die Wahrhaftigen. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Und wie ist es, als Lügner zu leben, als Lügner aufzustehen, als Lügner zu schlafen, als Lügner die Zähne zu putzen, als Lügner eine Radieschen zu rupfen? Wie ist das Leben als Lügner durch und durch? Möge Allah diese Leute recht leiten, denn sie sind blinde Menschen, die nichts vorhaben, als dem Islam zu schaden, aber sie schaden nur sich selber, liebe Geschwister. Nochmal, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, so fürchte Allah, zu wen? Zu Fatima radiallahu anha. Hat er zu seiner Tochter etwas Wichtiges zu sagen, kurz vorm Tod? Ja. Natürlich, so fürchte Allah und zeige Geduld und ich bin ein vorzüglicher Salafi für dich. Ein vorzüglicher Vorfahre für dich. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Das bedeutet, nein. Das bedeutet nichts anderes und versteht diese Wörter, dass wir sagen, das ist unsere Religion, das ist unser Ursprung. Und wir können diese Religion nur auf beste Art und Weise praktizieren, wenn wir wem dabei folgen? Den Salaf. Okay, jetzt wisst ihr auch, warum bestimmte Politiker, die natürlich Krankheit im Herzen haben, und ihr kennt sie alle, sie sagen zum Beispiel zu den sogenannten Muslime, die bei der Islamkonferenz sitzen, wir werden mit euch nichts diskutieren, bis ihr euch von wem distanziert? Von den Salafisten. Was meinen sie damit? Sie meinen damit, wir akzeptieren nur euren Islam, wenn ihr die Grundlage für eure Religion, was? Zur Seite legt. Habt ihr das verstanden jetzt? Finden wir das wieder im Koran? Allah sagt uns das. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden euch, die Kuffar, bedeutet diese Leute, die uns bekämpfen, sie werden euch so lange bekämpfen, bis sie euch töten, nein, bis sie euch von eurer Religion abbringen. Deswegen sagt man schöne Wörter wie, ihr müsst euch erstmal distanzieren von den Salaf. Was sind denn die Salaf? Muslime. Was ist ihre Grundlage? Koran und Sunna. Wenn ein Muslim sagt, meine Grundlage ist nicht Koran und Sunna, ist er ein Muslim? Antwort, nein. Und wer hat uns den Koran und die Sunna geliefert? Niemand anderes als die? Als die Salaf. Wie können diese Lügner sagen, wir geben euch Religionsfreiheit, wir haben nichts gegen den Koran, so sagen sie das, aber das sind Lügner, Wallahi, sie haben was gegen den Koran. Sie sagen dir, wir haben nichts gegen den Koran, aber wir haben was gegen den Salafweg. Habt ihr überhaupt verstanden, was der Salafweg ist? Der Salafweg bedeutet, das sind unsere Vorfahren. So wie die Juden Vorfahren hatten, wie die Christen Vorfahren hatten, wir hatten auch Vorfahren. Wollt ihr sie uns wegnehmen? Natürlich, Allah hat das doch gesagt. Sie wollen, dass wir uns von diesen Vorfahren distanzieren, denn wenn wir uns distanzieren von diesen Leuten, dann haben wir keine Religion mehr, sondern eine Religion der Gelüste, wie diese Leute es selber praktizieren, von anderen Religionsgemeinschaften, und dann sagen sie dir, jetzt bist du ein guter Muslim geworden, und der beste Beweis ist, in Hessen, in der Stadt Hessen, liebe Geschwister, hat man den Ahmadiyya, das sind keine Muslime. Das sind keine Muslime, die haben mit dem Islam nichts zu tun, aber man hat diesen Leuten Kirchenstatus gegeben. Wisst ihr, was das bedeutet, Kirchenstatus? Das bedeutet, die haben dieselben Rechte wie die Kircheninstitution hier in diesem Lande. Allahu Akbar. Warum geben sie das einer abgeirrten Sekte, die mit dem Islam nichts zu tun hat, und uns verwehren sie dieses? Die Antwort ist leicht. Sie wollen, dass du den Islam so praktizierst, wie sie es dir vorschreiben. Nichts mit قال الله قال رسول الله. Allah sagt und sein Gesandter sagen, entweder der Politiker sagt oder nicht. So wollen sie, dass du deine Religion praktizierst. Möge Allah uns weit davon entfernen, dass wir ihnen, diesen falschen Leuten folgen, die behaupten, dass sie Religionsfreiheit in diesem Land haben, und bei Allah, sie sind die größten Lügner, sie haben Religionsfreiheit für jeden, außer für die Muslime, und diese Wörter, was wir sagen, wir können das bestätigen mit Tausenden und Abertausenden von Beweisen. Und ich schließe ab mit der Ayah, Allah Azza wa Jal, er bestätigt die Salaf, er bestätigt die Besten in dieser Nation, in Surah At-Tauba, in der Ayah 100, liebe Geschwister, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Die Vorausgeeilten, das heißt die Allerersten, und die Auswanderer, das bedeutet alle Sahaba, und die Ansar, und diejenigen, die ihnen, Allah hat die Tür nicht zugemacht, auf beste Art und Weise gefolgt sind, das heißt, du hast deine Religion praktiziert wie sie, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Gefällt euch diese Ayah nicht, dann sagen wir, tut uns leid, aber das ist unsere Religion und wir nennen uns nur Muslime, weil wir uns auf diese Quellbücher, auf den Koran und die Sunna beziehen. Was auch immer ihr an Vorschlägen habt, wir können das in der Religion nicht annehmen. Tut uns leid. Und wenn man sagt Religionsfreiheit, dann muss man das akzeptieren, so wie man akzeptiert, dass die Juden ihre Religion auf eine bestimmte Art praktizieren oder die Christen, so muss man auch akzeptieren, dass die Muslime ihre Religion auf eine bestimmte Art und Weise praktizieren, und die Muslime leben nicht seit 5 Jahren hier oder 10 Jahren oder 20 Jahren, aber plötzlich ist der Islam hier ein Problem geworden. Zah? Ja? Und der beste Beweis, liebe Geschwister, ist, dass ihr in den Zeitungen nur noch ein Wort liest. Liest ihr noch Muslime oder vielmehr? Was lest ihr? Islamist. Woher kommt dieses Wort? Wie alt bist du, Achim? 37. Hast du vor 10 Jahren das Wort Islamist in den Medien gelesen? Tayyip. Omar, du? Woher kommt dieses Wort? Und der beste Beweis, dass diese Medien mit den Politikern unter einer Decke stecken, ist, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass dieser Begriff was geworden ist? Standard. So. Sonst könnten die anderen was anderes schreiben, oder? Man redet doch hier von Meinungsfreiheit und. Aber wir lesen nur noch Islamisten. Subhanallah, bis sogar heutzutage Muslime dir sagen, Islamist. Schaut mal, wie weit das gegangen ist. Was ist ein Islamist? Soll man uns erklären, was ist ein Islamist? Was ist ein Extremist? Jemand, der seine Religion praktiziert? Dann sind wir gerne Extremisten. Wallahi, dann nehme ich das Wort gerne in Kauf. Weil sie die Lügner sind und etwas von Religionsfreiheit sagen, aber gleichzeitig lassen sie dich gar nicht deine Religion praktizieren. Der Islam existiert seit über 1400 Jahren und plötzlich ist er in den letzten 20 Jahren ein Problem weltweit geworden. Es gibt Lügner und es gibt Wahrhaftige. Die Lügner werden in das ewige Höllenfeuer gehen und die Wahrhaftigen, wenn sie auch ein schweres Leben hier leben, so werden sie in das ewige Paradies gehen. Möge Allah azzawajal uns unter den Gewinnern schreiben. Möge Allah azzawajal uns standhaft machen. Möge Allah azzawajal uns niemanden folgen lassen. Außer Allah und seinem Gesandten. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, liebe Geschwister, für eure Geduld. Das war natürlich ein etwas längerer Unterricht. Aber jetzt, alhamdulillah, rabbil alamin, haben wir dieses Buch abgearbeitet. Möge Allah azza wa jal, der Allvergebende, der Barmherzige, der Gütige, der dankbar ist, möge er uns den vollen Lohn für diese Unterrichte schreiben und dieses zu einem Grund machen, dass wir in das Paradies eingehen werden. Na, ciao, warte. Na, warte. Wa fiik warte. Innam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und die Frage jetzt... In Naml, ja? Die Eier mit Suleiman, a.s. Und dem Ifrit und dem Jinn. Na. Die Frage, wann kann man sagen, dass jemand an Allah glaubt und dass er gottesfürchtig ist? Gibt es bestimmte Eigenschaften dafür? Na, der Bruder stellt eine gute Frage. Wann kann man sagen, wann jemand an Allah azzawajal glaubt und ihn fürchtet? Schaut mal erstmal Allah azzawajal. Der hat nur die Eigenschaften beschrieben von diesem Gläubigen. Er hat uns keinen Namen genannt, richtig? Sondern nur die Eigenschaften beschrieben. Weil jeder was sein kann? Ein Waliullah. Jeder. Ich habe das erklärt im Unterricht, als wir gesprochen haben, was bedeutet das, an Allah Azza wa Jal zu glauben. Das sind alle Unterrichte, die wir vorher gemacht haben. Ich habe das natürlich kurz gefasst. Bedeutet, dass man Allah einzig und alleine dient. Dass man an Allah Azza wa Jal richtig glaubt, dass man weiß, er hat dich erschaffen. Er hat dir dein Leben gegeben. Er ist derjenige, der dich versorgt, von morgens bis abends. Er hat dir alle Gnaden gegeben. Er möchte von dir einzig und alleine angebetet werden. All diese Dinge, die schließen den Glauben an Allah Azza wa Jal mit ein. Und fürchten, haben wir gesagt, man unterlässt die Sünden und macht gute Taten, sprich die Pflichten. Na? Das ist die Sache. Ein Waliullah kann niemals einer sein, der die Sunna vor den Pflichtstaaten bevorzugt, ja? Wie wir das heute und heutzutage haben. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn du willst.